Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Mareike Hofmeier für Sie am Mikrofon. Ich heiße Sie ganz herzlich in der aktuellen Folge der Gespräche am Sonntagmorgen willkommen. Hoffentlich können Sie den herrlichen Sonntagmorgen genießen und den Tag ganz langsam angehen lassen. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Heute würde ich nämlich gern von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, was für Sie persönlich die Stadt bzw. das Leben in der Stadt bedeutet. Bereits gestern Nachmittag habe ich diese Frage einigen Passanten in der Fußgängerzone gestellt. Und gleich werden wir erfahren, was sie dazu gesagt haben. Vorher will ich aber noch unseren Studiogast, Herrn Michael Meinecke, vorstellen. Herr Meinecke ist Inhaber eines Architekturbüros und schon seit mehreren Jahren an vielen erfolgreichen Projekten im Bereich der Stadtplanung und Entwicklung beteiligt. Herzlich willkommen, Herr Meinecke. Guten Morgen, hallo. Herr Meinecke, bevor wir zu unserer Hauptfrage kommen, könnten Sie mir und auch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, was eigentlich in den Aufgabenbereich eines Stadtplaners fällt? Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns grundsätzlich mit der Entwicklung und Planung von Städten. Dabei geht es einerseits um Aspekte der räumlichen Gestaltung, andererseits dürfen wir aber auch die gesetzlichen Vorgaben nicht vergessen. In der Praxis heißt das, dass heute keine einzige Straße, keine Wohnsiedlung und auch kein Park ohne eine vorhergehende Stadtplanung gebaut werden darf. Betroffen ist also die gesamte urbane Infrastruktur. Auch die Zweckbestimmung von Nutzflächen gehört zu den Aufgaben der Stadtplanung. Was, wie und wo gebaut wird, steht normalerweise schon lange im Voraus im Flächennutzungsplan oder in den Bebauungsplänen der Kommunen da. Bleibt nichts dem Zufall überlassen. Stehen den Bauherren in den Städten heute denn überhaupt noch so viele Bauflächen zur Verfügung? Sie bringen es auf den Punkt. Nein, die Städte platzen schon heute aus allen Nähten. Wenn man eine Baufläche innerhalb der Stadtgrenzen findet, grenzt das eigentlich schon an ein Wunder. Von Flächen in zentraler Lage mal ganz zu schweigen. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel das kontroverse Mammutprojekt Stuttgart 21, bei dem man mitten im Stadtzentrum neue Bauflächen gewinnt, indem die Bahngleise unterirdisch verlegt werden. Das ist aber, wie gesagt, eine absolute Ausnahme. Neue Wohnsiedlungen oder Gewerbegebiete im großen Stil sind heute eigentlich nur im suburbanen Umland, also in den Vorstädten und Vororten, möglich. Und auch hier ist eine Erschließung an bestimmte Auflagen geknüpft, damit die Struktur der sogenannten Grüngürtel um die Stadt herum erhalten bleibt. Grüngürtel? Ein grüner Gürtel um die Stadt herum? Verstehe ich das richtig? Ja, ganz genau. Ein Grüngürtel ist im Grunde als ein System aus grünen Freiräumen zu verstehen, die den zentralen Teil einer Stadt wie einen Ring umschließen. Besonders gut lässt sich das aus der Vogelperspektive beobachten. Da kann man leicht erkennen, dass er oft zwischen der Innenstadt und äußeren Stadtteilen verläuft. Natürlich geht es dabei überhaupt nicht darum, die Grenzen der Innenstadt zu markieren. Das Konzept hat einen viel tieferen Sinn. Erstens dienen die grünen Freiräume im Grüngürtel der Erholung. Und der Erholungsbedarf in den Städten wächst in den letzten Jahren außerordentlich stark. Das merkt man gleich, wenn bei den ersten Sonnenstrahlen nach einem Regen alle Parks, Wiesen und Wälder, aber auch die privaten Kleingärten gestürmt werden. Zweitens fungiert ein Grüngürtel immer auch als grüne Lunge einer Stadt, denn die Bäume filtern die Luft und leisten somit einen enorm wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Gleichzeitig sorgt der Grüngürtel dafür, dass die Biotope in der Stadt und um die Stadt herum vernetzt bleiben. Deswegen darf in diesem Bereich grundsätzlich nicht gebaut werden. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass eine Umwidmung einer Fläche im Grüngürtel in Bauland wirklich so gut wie unmöglich ist und nur in einem absoluten Ausnahmefall durch das jeweilige Parlament genehmigt werden darf. Das hat auch zur Folge, dass das Stadtwachstum eingedämmt und kontrolliert wird. Es wäre aber doch Wunschdenken zu glauben, dass sich dadurch die Landflucht einschränken ließe, oder? Da muss ich Ihnen leider recht geben. In dieser Hinsicht sprechen die Zahlen eine ganz deutliche Sprache. Jahr für Jahr verbuchen die Städte einen starken Bevölkerungszuwachs und nach allem, was wir in den letzten Jahren beobachten, ist dieser Trend nicht mehr aufzuhalten. Besonders stark betroffen sind die Ballungszentren und die Großstädte. Lassen Sie mich hier nur ein Beispiel nennen. Laut einer Prognose wird das Ballungsgebiet München bis zum Jahr 2037 um rund 320.000 Einwohner wachsen. Allein für die bayerische Hauptstadt wird eine Registrierung von etwa 170.000 neuen Bürgern prognostiziert. Für die Region bedeutet das ein Bevölkerungswachstum von 18,8%. Bedauerlicherweise steigt die Zahl neuer Wohnungen aber nicht im gleichen Umfang. Und der bestehende Wohnraum wird immer unbezahlbarer, sobald er neu vermietet wird. Begriffe wie Wohnungsnot, bezahlbarer Wohnraum oder Mietpreisbremse gehören heute schon lange zum Alltagsvokabular und sorgen nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch beim Familienfrühstück für reichlich Gesprächsstoff. Ist die Lage in kleineren Städten vielleicht etwas entspannter? Ich meine in Städten, die nicht gerade so wie München, Berlin oder Hamburg die breiten Massen anziehen. Generell lässt sich diese Tendenz nicht nur in Großstädten oder Metropolen beobachten, auch wenn kleinere Städte natürlich nicht so stark und schnell wachsen. Doch auch dort ist Wohnungsnot für die Menschen kein Fremdwort mehr. Letztlich ist es das wirtschaftliche und kulturelle Potenzial einer Region, das eine Stadt für die Menschen attraktiv macht. Die Menschen wollen da wohnen, wo sie Arbeit finden, wo sie eine gute Verkehrsanbindung haben, wo es gute Schulen für ihre Kinder gibt, wo sie auch in der Freizeit etwas unternehmen können. Also einfach da, wo die gesamte Infrastruktur so gut ist, dass das Leben in der Stadt als lebenswert empfunden wird und die Lebensqualität den Vorstellungen der Menschen entspricht. Ich frage mich eigentlich schon die ganze Zeit, wo denn die Grenze zwischen einer Großstadt bzw. einer Stadt im Allgemeinen und einem Dorf bzw. einer Gemeinde und so weiter zu ziehen ist. Ich meine, wo hört eine Stadt auf und wo fängt das Umland an? Diese Abgrenzung ist in Deutschland tatsächlich nicht so ganz eindeutig. Im Allgemeinen liegt die Grenze bei etwa 5000 Einwohnern. Bis zu dieser Größe spricht man von einer Gemeinde. Alles, was darüber liegt, zählt als Stadt, wobei man natürlich zwischen kleinen, mittleren und großen Städten unterscheidet. Mit einer Bevölkerungsdichte von 230 Einwohnern je Quadratkilometer gilt Deutschland als ein dicht besiedeltes Land und ist tatsächlich hoch urbanisiert. In Zahlen heißt das, dass 77% der Bevölkerung in Städten und nur 15% in Gemeinden bis zu 5000 Einwohnern leben. Interessant ist dabei aber, dass 44% der Deutschen am liebsten auf dem Land leben würden. Warum sie das nicht tun? Diese Frage lässt sich nach meinem Dafürhalten nicht pauschal beantworten. Und da werden möglicherweise sehr individuelle Bedürfnisse eine Rolle spielen. Gut, dann lassen wir diese Frage vielleicht erstmal offen. Denn jetzt wäre wohl der beste Zeitpunkt, um zu hören, was die Bewohner unserer Stadt zu sagen haben. Wir haben nämlich gestern einige Passanten in der Einkaufsstraße befragt, was ihnen ihre Stadt bedeutet. Nun, hier sind nur zwei kurze Meinungen. Für mich ist die Stadt zum Beispiel die Eisdiele ums Eck. Die gibt es schon so lange ich denken kann. Mein Großvater hat mich immer dorthin mitgenommen und in den letzten Jahren bin ich dann mit meinen Kindern oft hingegangen. Manchmal treffe ich mich da auch mit meinen Nachbarinnen. Mit denen bin ich schon eine halbe Ewigkeit befreundet und da gehört so ein Klatschtreffen eben einfach dazu. Meine Stadt ist auch der Blumenladen auf der anderen Straßenseite. Da habe ich schon bei der alten Frau Neumann Blumen gekauft. Mit deren Sohn war ich übrigens zusammen auf dem Gymnasium. Er hat mir richtig den Hof gemacht. Nach dem Abi war er dann weg zum Studium in eine größere Stadt. Eine richtige Großstadt. Wir haben uns ganz aus den Augen verloren und sowieso hat jeder sein eigenes Leben gelebt. Den Laden hat vor ein paar Jahren die junge Frau Neumann übernommen. Die macht es recht gut, finde ich. Ganz wie die alte früher. Ja, ich glaube, mein Viertel ist meine Stadt. Ich bin hier einfach zu Hause. Das ist das, was die Stadt für mich lebenswert macht. Was diese Stadt für mich bedeutet, meinst du? Das ist jetzt ein ganz neues Leben für mich. Ich bin ja erst seit einem Semester hier und kenne noch nicht jeden Winkel, aber verglichen mit dem Kaff, aus dem ich komme, ist es das Paradies auf Erden. Ich brauche keinen Schulbus mehr wie früher. Mit dem Fahrrad bin ich in 10 Minuten an der Uni. Und am Abend kann es sogar sein, dass ich echten Menschen auf der Straße begegne. Weißt du, wenn ich früher ins Kino wollte, musste ich immer meine Eltern bitten, dass sie mich abholen. Mann, oh Mann, war das manchmal peinlich? Mit 16 habe ich endlich den A1-Führerschein gemacht und ab da war ich zumindest bei gutem Wetter viel mit dem Moped unterwegs. Jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, wie ich nach Hause komme, und das ist für mich Lebensqualität. Letzten Monat habe ich mir sogar ein Abo für die nächste Spielsaison im Theater besorgt. Es ist einfach ein tolles Leben. So frei irgendwie. Alles in Reichweite, alles so einfach und unkompliziert. Also mein Eindruck ist, dass die Stadt den Menschen hier gehört. Egal wo man hinschaut, überall sind Menschen. Jede Fläche wird genutzt. Da schaukeln Kinder. Da sitzt ein älteres Paar auf der Bank. Da joggt eine Frau durch den Park. Da geht ein Mann mit seinem Hund spazieren und da hinten sind ein paar Studenten. Hier herrscht einfach eine sehr offene Atmosphäre und das gefällt mir. Tja, das war nun wirklich eine Liebeserklärung eines echten Stadtmenschen, ohne Wenn und Aber. Ja, das kann ich durchaus verstehen und nachempfinden. Also das Fazit lautet also ganz klar, je besser eine Stadt funktioniert, desto glücklicher fühlen sich die Bewohner. Das bestätigt aber nur all das, worüber wir vorher gesprochen haben. Eine wichtige Sache haben wir in unserem Gespräch allerdings vergessen. Und das haben beide befragten Personen ganz klar auf den Punkt gebracht. Es sind vor allem die Menschen. Es ist die Gesellschaft, die eine Stadt ausmacht. Herr Meinecke, wir machen jetzt eine kurze Musikpause und gleich danach sprechen wir noch weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern. Als unser Gast dürfen Sie heute die Musik auswählen. Hätten Sie vielleicht einen Wunsch? Oh, da muss ich spontan an die wunderschönen Bilder des Stadtalltags aus dem Lied von Element of Crime denken. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß das Lied: Am Ende denk ich nur an dich.